Ich komme gerade von Scotland Yard. Chief Inspector Lewis war so freundlich, mich über den neuesten Stand seiner Untersuchung zu informieren. Nach dem triumphgeschwängerten Glanz in deinen Augen muss deine Theorie, dass der Theaterdirektor seinen Star ermordet hat, sich als richtig herausgestellt haben. Teilweise richtig. Na, komm schon, Winnie. Spuck's aus. Scotland Yard hat heute Morgen eine Verhaftung vorgenommen. Wie ich am Abend des Mordes bereits völlig richtig vermutet habe, ist der Beschuldigte ein Mitglied des Ensembles. Wer? Miss Cunninghams Partner, Tony Morell. Was? Ausgeschlossen. Oh Gott. Die Polizei behielt Morell seit dem Mordabend ständig im Auge. Gestern Morgen griffen sie auf dem Antiquitätenmarkt in Brighton zu, als er versuchte, Schmuck von Greta Cunningham zu verkaufen. Ach, wie ungeschickt. Tony Morell ist nicht der Mörder. Chief Inspector Lewis ist sicher, dass er es ist. In diesem Fall ist dein Chief Inspector ein Trottel. Ihr müsst mich entschuldigen. Wo gehst du hin, Noel? Scotland Yard. Hallo, Tony. Ich hoffe, sie behandeln dich hier gut. Noel, was machst du denn hier? Ich habe dem Chief Inspector gesagt, ich sei dein einziger lebender Verwandter. Ein direkter Cousin zweiten Grades mütterlicherseits. Und das hat er dir geglaubt? Nein, vermutlich nicht. Zigarette? Ja. Danke. Erinnerst du dich noch, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, Tony? Im Zug nach Manchester. Im Zug nach Manchester. Ich war damals 9, du warst 11. Kinderschauspieler in Kamelhaarmänteln und Lackschuhen. Und schon damals hatte ich einen gewaltigen Respekt vor dir. Och, ich war zum Hassen frühreif. Und du hast dein Bestes gegeben, um auf alles, was geschah, uninteressiert und völlig teilnahmslos zu reagieren. Selbst als du mir die Geheimnisse des Lebens erklärt hast. Ach, Tony. Was ist passiert? Hast du Greta erdrosselt? Natürlich nicht. Man hat dich geschnappt, als du ihre Juwelen verkaufen wolltest. Das kann ich wohl nicht leugnen. Ich vermute mal, du bekommst Stargagen. Richtig. Und du hast die tolle Wohnung, beste Lage, New Cavendish Street. Richtig. Und plötzlich, ganz unerwartet, siehst du dich gezwungen, eine große Summe aufzutreiben. Richtig. Dann hättest du zur Polizei gehen und erklären sollen, dass du erpresst wirst. Das wollte ich schon seit Monaten. Was hat dich davon abgehalten? Ich war über ein Jahr mit einem jungen Mann befreundet. Naja, es war mehr als Freundschaft. Ich war völlig vernarrt in ihn. Wie alt ist der Bursche? 19, sagte er. Erzähl weiter. Ja, eines Tages war es vorbei. Ich brach die Affäre einfach ab. Das war mein Fehler. Plötzlich musste der junge Herr selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Er ließ sich mit einem ziemlich miesen Typen ein. Und von da an kamen die Briefe ins Haus geflattert. Von sich aus hätte er niemals geschrieben. Willst du damit sagen, dass du noch etwas für diesen Jungen empfindest? Ich will nicht, dass er Schwierigkeiten bekommt. Och, Tony, du wirst eines Mordes beschuldigt. Und wenn schon. Ich habe meinen Freund verlassen, als er anfing, mich zu langweilen. Ich habe Greta Schmuck gestohlen, als sie bereits tot dalag. In den Augen der Gesellschaft bin ich wieder natürlich und pervers. Als du in Gretas Garderobe eingetreten bist, lag sie schon tot da. Ja. Der Gürtel ihres Morgenmantels war fest um ihren Hals geschnürt. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht war schauderhaft. Greta musste sich immer viel Mühe geben, um einigermaßen angenehm auszusehen. Ich weiß nicht, was über mich kam. Ich schrie nicht. Ich sah von ihrem Körper auf und Gretas Schmuckschatulle stand geöffnet auf dem Tisch. Wie soll ich mir das jemals verzeihen? Ach, jetzt ist nicht die Zeit für Selbstvorwürfe. Diese Schmuckschatulle, hatte der Mörder sie durchwühlt? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Sie waren voll mit Smaragden und Diamanten. Wo war Gretas Garderobiere? 2 Etagen höher und stritt mit der Mamsell vom Kostümfundus herum. Wie viele Minuten lagen zwischen deinem Abgang von der Bühne nach dem Applaus bis zu dem Augenblick, in dem du Gretas Garderobe betreten hast? Höchstens 5. Ich ging in mein Zimmer, goss mir einen Whisky ein Und dann ging ich direkt zu Gretas Garderobe. Unsere Zeit ist fast um, Tony. Auf deinem Weg zu Gretas Garderobe, als du den Korridor runtergegangen bist, hast du da etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Nein. Du hast also keine Idee, wer vor dir da gewesen sein könnte? Nein. Sie werden mich hängen, Noel, oder? Unsinn. Das werde ich nicht zulassen. Von Schnelligkeit vermitteln. Es ist nicht gut, wenn wir uns gleich am Anfang schon verausgaben. Ja, wenn du nicht mithalten kannst, dann müssen wir eben das Tempo drosseln. Miss Lorraine, sind Sie einverstanden, wenn wir nochmal beginnen? Aber natürlich. Mr. Coward muss jeden Augenblick hier sein. Bitte, machen Sie weiter. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Wer sind die beiden? Judith Christopher. Sie ist Greta Cunninghams Zweitbesetzung. Die könnte ja Gretas Enkelin sein. Greta war immer viel zu eitel, um eine gleichaltrige Zweitbesetzung zuzulassen. Wer ist der junge Mann? Edward Shale, Zweitbesetzung für Tony Morell im Globe. Haben wir eine Rolle für ihn? Er singt ganz gut, aber er kann nicht tanzen. Unsinn, er muss nur angeleitet werden. Dazu hast du keine Zeit, Noel. Ja, vermutlich nicht. Das Mädchen ist wirklich zauberhaft. Vielleicht könnte sie ja Gertys Rolle in dem neuen Stück spielen. Sie ist doch viel zu jung. Ich werde die Rolle umschreiben. Was gibt's Neues bei Scotland Yard? Ich habe mit Tony Morell gesprochen. Ja, und? Er hat den Mord nicht begangen. Vielen Dank, Miss Christopher, Mr. Shale. Das war ausgezeichnet. Edward und ich treten noch bis zum Ende der Woche im Globe auf, Mr. Coward. Vorausgesetzt, Sie haben Zeit. Oh. Ich bin sicher, ich finde Zeit, Mr. Shale. Bestell uns 3 Karten für die morgige Vorstellung, Loni. 3? Ach, wir sollten wirklich Winifred dazu bitten. Vorausgesetzt, sie redet noch mit mir. Geh mit dem Preußischblau ruhig großzügig um, Winifred. Hast du dir Chaucer nicht immer so vorgestellt? In einem preußisch-blauen Umhang mit einem zinnoberroten, schlaff herunterhängenden Barett. Ich habe mir Chaucer eigentlich nie vorgestellt. Es wird ein Wandgemälde in Öl. Chaucer, Shakespeare, Milton, Dr. Johnson vor dem Hintergrund von London.